Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Willkommen im Niemandsland. Kontrabanda 94 FM in Barcelona. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist. Als Tragödie, als Komödie, als Farce und als bitterer Ernst. Als Paradies und als Hölle. Als Original und als Fälschung. Als Hochkultur und als Kolportage. Die Welt als Zukunftsmusik und als Vergangenheitsbewältigungslärm. Als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischen Hokuspokus. Die Welt als ästhetischer Genuss und als Kakophonie. Die Welt als all dies und noch manches andere mehr. Niemandsland, wir geben Perspektiven. Wir zerstören falsche Illusionen. Wir bauen richtige Illusionen auf. Wir zeigen neue Wege und gute alte Wege. 91.4 FM in Barcelona. Contrabanda. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr direkt von der Plaza Real. Ein Thema dieser heutigen Niemandsland-Sendung wird natürlich in einem gewissen Moment die Korruption sein. Denken wir an die berüchtigte Bárcenas-Affäre hier in der Madrider Polizszene bei der PP-Partei, die jahrelang aus schwarzen Kassen ihre schmutzigen Geschäfte finanziert hat und aber auch ihren ganz allgemeinen Parteibetrieb. Es geht um das Thema Rechtsprechung. Bertolt Brecht hat einmal Folgendes darüber geschrieben. Hecker nannte oft als in gewisser Weise vorbildlich eine Rechtsvorschrift des alten China, nach der für große Prozesse die Richter aus entfernten Provinzen herbeigeholt wurden. So konnten sie nämlich viel schwerer bestochen werden und mussten also weniger unbestechlich sein, da die ortsansässigen Richter über ihre Unbestechlichkeit wachten. Also Leute, die gerade in dieser Beziehung sich genau auskannten und ihnen übel wollten. Auch kannten diese herbeigeholten Richter die Gebräuche und Zustände der Gegend nicht aus der alltäglichen Erfahrung. Unrecht gewinnt oft Rechtscharakter einfach dadurch, dass es häufig vorkommt. Die Neuen mussten sich also neu berichten lassen, wodurch sie das Auffällige daran wahrnahmen. Und endlich waren sie nicht gezwungen, um der Tugend der Objektivität willen, viele andere Tugenden, wie die Dankbarkeit, die Kinderliebe, die Arglosigkeit gegen die nächsten Bekannten zu verletzen oder so viel Mut zu haben, sich unter ihrer Umgebung Feinde zu machen. Bertolt Brecht. Es gibt unendlich mehr Richter in Deutschland, die Unrecht tun, indem sie die Gesetze ausführen, als solche, die Unrecht tun, indem sie sie verletzen. Und wer da im Hintergrund so schön das Saxophon bläst, ist Dexter Gordon. Mit dem will ich heute musikalisch das Niemandsland einleiten. Dexter Gordon, Tenorsaxophon. Mit dem Stück Cheesecake, einer Eigenkomposition von ihm himself. Musik. Dexter Gordon, übrigens eine Spende meines Jazzlieferanten Antonio, den ich von hier aus sehr herzlich grüße. Buchbesprechung im heutigen Niemandsland. Es geht um das Thema vom Alltag in der Sowjetzone. Elke Scherstjanoi hat sowjetische Besatzerinnen und Besatzer nach ihren Erlebnissen im Nachkriegsdeutschland befragt. Deren Offenheit überraschte sie. Tag der Befreiung oder Tag der Niederlage. Der immer noch andauernde Streit darüber, wie man den 8. Mai 1945 nennen will, verdeutlicht das schwierige Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte. Als die Rote Armee vor über 75 Jahren Berlin erreichte, befreite sie im Osten Deutschlands das Land von dem NS-Regime. Die Verbrechen, die die Siegerarmee in der sowjetischen Besatzungszone beging, darunter die systematische Vergewaltigung von Frauen, dürften es jedoch erschwert haben, die auf die Kapitulation folgende Okkupation als Befreiung wahrzunehmen. Dabei ist über den Alltag der sowjetischen Besatzerinnen und Besatzer nicht viel bekannt. Das meint Elke Scherstjanoi, die ihr Buch Siegerleben in Deutschland am Dienstag im Berliner Literaturforum im Brechthaus online vorgestellt hat. Die Historikerin hat einen populärwissenschaftlichen Ansatz gewählt, viele Fotos neben Zeitzeugen, Interviews veröffentlicht. Die im Erzgebirge aufgewachsene Autorin hat in der Sowjetunion studiert und kennt das Land gut. In einem Uralstädtchen sprach sie mit einer Hebamme, die 1943 in die Rote Armee eintrat und nach Kriegsende in Leipzig in einem Krankenhaus arbeitete. Ihre Rolle passt nicht zum Bild des wütenden Russen. Mit knapp 20 Jahren reiste sie an freien Tagen durch Deutschland, verbrüderte sich mit Amerikanern und Amerikanerinnen. Weitere Porträts liest die Historikerin leider nicht vor. Dabei hätte das dem Abend gut getan. Dass das Gespräch zwischen Scherstjanoi und dem Historiker Wolfgang Benz nicht richtig in Gang kommt, liegt vor allem an Letzterem. Benz beansprucht viel Redezeit für sich und lobt seine Kollegin dafür, dass sie Legenden zerstöre, wonach den tüchtigen russischen Soldaten mongolische Horden gefolgt wären, die die Verbrechen gegen die Deutschen begangen hätten. Scherstjanoi weist dieses Verdienst von sich. Diese kruden Bilder ethnisch einheitlicher Truppen seien längst zerstört. 60-80% der Soldaten in der Roten Armee seien Russen gewesen. 5-10% waren Weißrussen und Ukrainer. Auch Balten, Polen und andere Nationalitäten waren vertreten in gemischten Truppen. Überrascht hat Scherstjanoi die unter den sowjetischen Zeitzeugen weit verbreitete Annahme, dass in der Besatzungszone gar nicht mehr viele Nationalsozialisten lebten, dass man die Hauptschuldigen verurteilt hätte. Ihr sei mehrfach aufgefallen, dass die sowjetischen Zeitzeugen die deutschen Mitbürger nicht nach ihrer NS-Vergangenheit gefragt hätten. Auf deutscher Seite sei man den Sowjetbürgern freilich nicht immer so vorurteilsfrei begegnet. War man in sowjetischer Uniform unterwegs, war es keine Seltenheit, angefeindet oder sogar mit heißem Wasser übergossen zu werden, erzählte Scherstjanoi. Das verwundert nicht. Die nationalsozialistische Propaganda saß tief. Wer jahrelang den Hassreden gegen die Sowjetunion gelauscht hatte, vergaß diese nicht über Nacht. Besonders die Verknüpfung zwischen Bolschewismus und Judentum hat dauerhaft Schaden angerichtet. Die Theorie von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung findet selbst heute noch Anhänger. Ich verlasse einen Artikel von Frau Julia Hubernagel, veröffentlicht in der Taz, in der Ausgabe vom 2. April 2021. In unserem heutigen Musikprogramm habe ich jetzt hier auf dem Plattenteller kreisen einen Song, einen neuen Song der Gruppe Bluthund zum Thema Fleischindustrie, Schweinefleisch essen. Jo! Ich bin eine Kackzau, ja ich hab Schwein gehabt, kannst ja mal den Jäger fragen, der ist federführend für die Versorgung meiner selbst mit Leberwürsten. Schwere Hausmannskost wie Dostojewski, kriegt das Kotzen, Digga, wenn ich nicht mein Metz krieg. Am besten alles roh, Blut, Tropf, Lunge, Pump, Schlachtschüssel, Kunterbund, davon einmal 100. Ich bin der Kampfsau, ja ich hab Schwein gehabt, hab ein Schwein gehabt, hab ein Schwein gehabt, ich bin der Kampfsau. Fressen, bis die Schwarte kracht. Matt Eagle im Handschuhfach. Du frisst, was du bist, bist ne Hackfresse. Habe Bock auf ne Bockwurst an der Raststätte. Ich fütter meine niedliche Katze mit Schwein einer niederen Kaste. Ausgeschlachtet wie der nächste Fleischskandal. Ey, du Dufte, also scheiße, ja. Ich bin ein Kraftsau, ja, ich hab Schwein gehabt. Hab ein Schwein gehabt, hab ein Schwein gehabt. Ich bin ein Kraftsau, ja, ich hab Schwein gehabt. Hab ein Schwein gehabt, hab ein Schwein gehabt. Hol das Bolzenschussgerät für den Fleischfabrikant. Gefoltert und gequält, das geht leicht von der Hand. Mach die Kreissäge an, er hängt am Fleischerhaken. Schnitt vom Kopf bis zum Damm, Fabrikantenschweine braten. Die Augen in der Sülze brauchen noch Gewürze. Und Gummibärchen kochen wie aus deinen Knochen. Katzenfutter aus dem Rest, das Filet steht hoch im Kurs. Aus dem Arsch wird Speck und aus der Leber. Ja, das war die Gruppe Bluthund mit ihrem Song Glückssau. Ein sehr spektakuläres Video, was wir da gesehen haben. Man sieht Schweine, die Menschen schlachten und fressen und ein Riesengelage da veranstalten. Eine Riesentafel haben sie da vor sich liegen und fangen da an, die einzelnen Teile eines Menschen zu verwursten, zu verfressen und zu verschmieren. Sehr ekelhaft sieht das aus und sehr kritisch und sehr protestmäßig. Der Song Glückssau. Kaum haben sie auf ihrer Debüt-EP den Punkrock begraben, sind Bluthund mit einer neuen Single, wie gesagt, zurück und einem neuen Video. Diesmal tragen sie Schweinskopfmasken, wie wir sehen auf dem Video, über den Hasskappen. Ihre Zielscheibe ist die Fleischindustrie. Mit Wortwitz, Rap und Hardcore zerlegen sie den Fabrikanten Schweinebraten. Voll steh ich vom leeren Regal. Nun glänzen alle Arschlöcher wie Edelmetall. Der Kopf ist zugeschissen, weil Netflix leer gestreamt. Und keiner meiner Freunde ist wie Joe Exotique. Die Zeit hab ich schon viermal totgeschlagen. Guck den Haufen da, sie liegt im Hof begraben. Ach, darum tragen alle diesen Trauerschleier. Nee, nee, lass nur auf, die Maske steht dir ausgezeichnet. Zum Glück werden in Apotheken globally vertrieben. Gegen die Langeweile im Mund zieh ich die Reißleine. Den Schädel fluten in der Skype-Kneipe. Ein Lungenbrötchen schmieren für die Atemwege. Meine Hamsterbacken platzen in der Quarantäne. Sitze ganz allein in meinem Partykeller. Entwickle alte Egos wie Marshall Mathers. Komm, wir packen unsere Masken ein. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 201. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Zugleich mit dem Beginn der sowjetischen Waffenlieferungen Ende September 1936 begann Moskau mit einer diplomatischen Offensive vor dem Nichteinmischungskomitee, die die Waffenlieferungen an die Nationalisten anprangerte. Damit wappnete sich die Sowjetunion mit Verteidigungsargumenten für den Fall, dass sie selber in das Kreuzfeuer der Kritik geraten sollte. Dieser Angriff zielte aber auch in Richtung Paris, um die dortige Regierung dazu zu bewegen, sich angesichts der Unterwanderung des Abkommens durch die faschistischen Mächte ebenfalls mit Waffenlieferungen zu engagieren. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge zielte die Intervention des sowjetischen Delegierten aber auch auf den zeitgleich stattfindenden Parteitag der Labour Party und sollte Stimmung gegen die Politik der Londoner Regierung machen. Die sowjetische Delegation im Londoner Komitee jedenfalls beschuldigte Portugal, Deutschland und Italien der fortgesetzten Verletzung des Abkommens und forderte die Entsendung einer Untersuchungskommission an die portugiesisch-spanische Grenze. Aus dem Komitee sollte ein mit Kompetenzen ausgestattetes Kontroll- und Sanktionsorgan gemacht werden. Mit der gleichzeitigen Drohung, sich an die Übereinkunft nicht länger gebunden zu fühlen, falls die Interventionen Berlins und Roms nicht ein sofortiges Ende hätten, gab sich Moskau darüber hinaus carte blanche, um mit den eigenen Lieferungen fortzufahren. Die Forderung der Sowjetunion nach einer Grenzüberwachung wurde allerdings mit der Begründung abgelehnt, dass das Komitee nicht befugt sei, solche Maßnahmen zu beschließen. Es stellte Ende Oktober 1936 mit nur einer Gegenstimme, der Sowjetunion, darüber hinaus fest, dass keine eindeutigen Beweise für die Verletzung der Übereinkunft vorlägen. Trotz dieser Abstimmungsniederlage verließ Moskau nicht das Londoner Komitee. Die Sowjetunion verfolgte dieselbe Strategie wie Italien und Deutschland, Waffen zu liefern und dabei den Schein der Nichteinmischung zu wahren. Mit den sich nun häufenden Berichten über die Verletzung des Nichteinmischungsübereinkommens durch Deutschland, Italien, Portugal und die Sowjetunion entwickelte sich das Komitee zu einem Ort gegenseitiger Beschuldigungen und verbaler Angriffe, die die ursprüngliche Intention der Übereinkunft, wonach Spanien sich selbst überlassen werden sollte, ad absurdum führten. Das Nichteinmischungskomitee war somit ein Forum, um die spannungsgeladene internationale Stimmung in gelenkten Bahnen zu halten und zu verhindern, dass sich der Krieg in Spanien zu einem militärischen Konflikt auf europäischer Ebene entwickelte. Nach Auffassung seines Vorsitzenden Lord Plymouth hätte eine Anprangerung der Verstöße lediglich die bestehenden Spannungen angeheizt. Vor diesem Hintergrund hatten zwar die 27 im Komitee vertretenen Staaten das Recht, Berichte über Verstöße vorzulegen, nicht aber die spanische republikanische Regierung, die nicht einmal im Komitee vertreten war. Hinzu kam, dass keine Berichte oder Beschlussfassungen veröffentlicht, keine Sanktionsmittel eingesetzt sowie keine Vorgänge zur weiteren Behandlung an den Völkerbund geleitet wurden. Kurzum, es wurden keinerlei Maßnahmen beschlossen, die eine effektive Erfüllung der selbstgesteckten Ziele möglich gemacht hätten. Dies war zweifellos nicht das Ergebnis, das sich der französische Regierungschef Blüm gewünscht hatte, und dem Foreign Office war klar, dass die Übereinkunft damit eine Farce darstellte, doch war sie gerade für die britischen Sicherheitsinteressen außerordentlich hilfreich. Es gab aber auch kritische Stimmen aus London zu der Tolerierung der deutschen und italienischen Intervention. Sie kam aber nicht nur aus den Reihen der Labour-Opposition und den sozialistischen Gewerkschaften. Insbesondere innerparteiliche Kritiker von Regierungschef Neville Chamberlain sahen hierin auch Risiken. Winston Churchill und auch Außenminister Eden lehnten zwar die spanische Linke ab, doch verwiesen sie auf eine Gefahr für die britischen Interessen im Mittelmeer, sollte in Spanien eine faschistische Diktatur entstehen oder der italienische Einfluss in der Region wachsen. Insbesondere waren die Verbindungswege durch das Mittelmeer als Schlagader zwischen dem Commonwealth und den britischen Inseln bedroht. Angesichts der nach allen Seiten hin offenkundigen und heftig kritisierten Untätigkeit des Nichteinmischungskomitees sowie aus Sorge vor einem Wettlauf der Waffenlieferungen, der ebenfalls ein Gefahrenpotenzial in sich barg, rang sich schließlich die britische Regierung doch noch dazu durch, einen Plan zur Durchführung von Überwachungsmaßnahmen vorzulegen. Anfang März 1937 beschloss das Nichteinmischungskomitee, dass ein internationales Team von Beobachtern sowohl an den Landesgrenzen als auch für alle Frachter auf dem Weg nach Spanien eingesetzt werden sollte, die unter der Fahne eines der im Komitee vertretenen Länder fuhren. Schiffspatrouillen sollten darüber hinaus die Anwesenheit von Beobachtern an Bord sowie Frachtpapiere überprüfen dürfen. In der Praxis waren allerdings Deutsche und Italiener die Nutznießer dieser Regelung, denn während die Sowjetunion mangels eigener Kriegsschiffe in der Region darauf verzichtete, sich an den Schiffspatrouillen zu beteiligen, übernahmen die Deutschen und Italiener als Kontrollgebiet das durch die republikanische Regierung gehaltene Küstengebiet am Mittelmeer. Mit Unterstützung der Achsenmächte gewannen die Nationalisten zudem nach und nach die Hoheit über die Gewässer rund um die Iberische Halbinsel. So hatte etwa Mitte August 1936 die republikanische Kriegsmarine erstmals versucht, ein deutsches Versorgungsschiff, das auf dem Weg nach Cadiz an der Südspitze Spaniens war, aufzubringen und gezwungen, seine Route zu ändern und Kurs auf Lissabon zu nehmen. Es sollte allerdings bei diesem einen Versuch bleiben. Aufgrund der Gefahr der Versenkung ihrer Schiffe durch die deutsche und italienische Kriegsmarine, die vor der spanischen Küste kreuzten, sowie aufgrund der mangelnden Unterstützung durch das Nichteinmischungskomitee, verzichtete die Republik alsbald auf jegliche Kontrolltätigkeit und wies ihre Marine an, Konflikte mit ausländischen Schiffen zu vermeiden. Deutlich aggressiver war dagegen das Vorgehen der Kriegsmarine der Aufständischen. Anfang Oktober 1936 verkündeten diese eine Sperre der republikanischen Küstenabschnitte und begannen damit, Schiffe, die auf republikanische Häfen zusteuerten, aufzubringen und deren Ladungen zu kontrollieren. Zwar gab die Republik als Gegenreaktion den eigenen Versorgungsschiffen Geleitschutz, was in der Tat eine abschreckende Wirkung entfaltete, doch verhinderte das keineswegs eine Reihe ernsthafter Zwischenfälle. Die Nationalisten, die von Italien zwei U-Boote zur Verfügung gestellt bekommen hatten, versenkten binnen kurzer Zeit zwei Frachtschiffe und der nationalspanische Kreuzer Canarias versenkte Mitte Dezember 1936 den ohne Eskorte fahrenden sowjetischen Frachter Komsomol, ohne überhaupt eine Kontrolle durchgeführt zu haben. Trotz solcher Vorfälle entschied sich die Sowjetunion weiterhin gegen die Entsendung eigener Kriegsschiffe in eine von den Heimatgewässern so weit entfernte Region. Zum Schutz der eigenen Handelsflotte wurde indes beschlossen, fortan vor allem spanische Frachter sowie solche, die unter der Fahne eines außereuropäischen Landes fuhren und damit nicht den Londoner Kontrollbestimmungen unterlagen, für den Transport von Waffen und Treibstoff einzusetzen. Für die Republik brachte diese Maßnahme allerdings keinerlei Verbesserung, da nun diese Schiffe angegriffen wurden. Zudem kam es zu einer weiteren Eskalation, als wiederum sowjetische Flieger dazu übergingen, deutsche und italienische Schiffe ins Fadenkreuz zu nehmen. Ende Mai 1937 bombardierten sie ein bewaffnetes italienisches Schiff, das im Hafen von Palma de Mallorca vor Anker lag, und drei Tage später wurde bei Ibiza der deutsche Kreuzer Deutschland angegriffen, woraufhin deutsche Kriegsschiffe die im Besitz der Republikaner befindliche Hafenstadt Almeria als Vergeltungsmaßnahme unter Beschuss nahmen. Auf diplomatischer Ebene reagierten Italien und Deutschland ebenfalls, indem sie ankündigten, sich so lange aus dem Londoner Komitee zurückzuziehen, bis Garantien zur künftigen Vermeidung solcher Vorfälle vorlägen. Ein solcher Rückzug hätte das gesamte System zur Eindämmung des Krieges in Gefahr gebracht, so dass London und Paris alle Mühen darauf verwandten, beide Staaten wieder in das System zu integrieren. Dies gelang zwar, doch nach angeblichen weiteren Zwischenfällen zogen sich Italien und Deutschland Ende Juni 1937 aus der Seekontrolle zurück und schlugen wiederum vor, dass die Kontrollmaßnahmen künftig doch allein durch die Kriegsmarine beider Kriegsparteien durchgeführt werden sollten. Dies ging schließlich sogar den Briten zu weit, da die Nationalisten aufgrund der deutlichen Überlegenheit zur See eine vollständige Blockade republikanischer Häfen hätten bewirken können. Eine weitere Eskalation der Lage stand bevor. Als wirkungslos sollten sich auch jene Maßnahmen erweisen, die zur Reduzierung der Beteiligung ausländischer Kämpfer auf den spanischen Schlachtfeldern ergriffen wurden. Hitler und Mussolini fühlten sich nämlich nicht an den Beschluss von Mitte Februar 1937 gebunden, wonach die Anwerbung und der Transport von Freiwilligen, die sich an den Kämpfen in Spanien beteiligen wollten, untersagt wurden. Auch die darüber hinausgehende Forderung der britischen Regierung von Anfang März 1937, wonach sich alle ausländischen Freiwilligen aus Spanien zurückziehen sollten, zeigte keine Wirkung. Eine Beschlussfassung wurde durch endlose Debatten verzögert und kam nicht zustande. Vor allem für die Italiener stand fest, dass sie sich erst mit dem Sieg Francos aus Spanien zurückziehen würden. Die Schlacht von Guadalajara im März 1937 brachte sogar eine Vielzahl an Beweisen dafür, dass die italienischen Verbände nicht, wie bis dahin behauptet, aus Freiwilligen, sondern sogar aus regulären Truppen bestanden. In diesem Fall weigerte sich jedoch das Nichteinmischungskomitee, die vorgelegten Beweise anzuerkennen. Die Begründung war formalistisch. Die Unterlagen seien durch die Spanische Republik und damit nicht, wie vorgeschrieben, durch einen im Komitee vertretenen Staat vorgelegt worden. Es war klar, dass vom Londoner Komitee keine Impulse zur Deeskalation kommen würden, solange die europäischen Großmächte und allen voran Großbritannien die bislang verfolgte Strategie beibehielten. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 201. Eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist erschienen im Verlag CH Beck OHG München 2006. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Ich hab vergessen, wo mein Auto steht. Vergessen, wann die letzte U-Bahn geht. Das letzte Taxi ist jetzt auch schon voll. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll. In 10 Minuten gehen die Lichter an. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Die nächste Disco ist dann auch schon dicht. Und ich find wieder mal den Schlüssel. Stimmt noch nicht mal Geld dabei. Ich hab vergessen, wie mein Auto geht. Vergessen, wo die letzte U-Bahn steht. Die Taxifahrer haben die Nase voll. Ich weiß nicht, wo ich heute schlafen soll. Nimmst du mich mit? Gesagt, du wohnst allein. dich ja ganz schnell ein. Sag, was du willst, du bitte sag nicht nein. Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Zu dir? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Nimmst du mich mit? Rio Reiser, Tonsteine Scherben, ein wunderschöner Song, ein wunderschönes Album, vielleicht eines mit seiner stärksten Alben. Übrigens, Annette Humpe produzierte 1993 das Album Über alles, von dem Sie gerade das Lied Nimmst du mich mit gehört haben. Es überraschte mit einer Volksmusik aus Beat, Polka, Ventures-Gitarren, West Coast, Shanties und Bob Dylan sowie mit Rave- und House-Sonderelementen. Die Platte enthält mit Irrenanstalt einen für die Theatergruppe Brühwarm geschriebenen Titel, der bereits 1977 erschienen war und sich auch im Live-Repertoire der Scherben fand. Rio Reiser, Tonsteine Scherben. Ein wunderschöner Tag hier im Zentrum von Barcelona, herrlicher Sonnenschein, allüberall, wenn nur diese verdammte Pandemie nicht wäre. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen schon hat impfen lassen. Ich hoffe, es ist gut gegangen. Ich hoffe, Sie haben keine Hirnvenenthrombose bekommen, meine Damen und Herren. Das muss man ja heute leider einkalkulieren, wenn man sich impfen lässt. Zum Thema Analyse und politische Betrachtung jetzt unser Bereich Le Monde Diplomatique, ein Audiopodcast aus einer der Sendungen, die Le Monde Diplomatique so wunderbar dem Publikum zur Verfügung stellt. Ich kann nicht genug betonen, auf diese Seite zu gehen, Le Monde Diplomatique, und alles da zu lesen und sich anzuhören, was es gibt. Und ab und zu natürlich auch die Zeitung zu kaufen. Die muss nämlich überleben und leben und muss ihre Autoren und Journalisten finanzieren. Jedenfalls zum Thema Arzneimittelpolitik in Afrika, hier der Podcast von Le Monde Diplomatique. Teure Pillen von Séverine Charron und Laurent Soutra. Basisprodukte wie Paracetamol kosten in vielen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, insbesondere in Afrika, 20 bis 30 Mal so viel, wie es dem internationalen Referenzpreis für Generika entspräche. Die Gründe sind vielfältig: chaotische und ineffiziente Gesundheitssysteme, schlecht gesteuerte Nachfrage, mangelhafte Logistik, vor allem im ländlichen Raum, und natürlich die Preisgestaltung der Hersteller. So kostet die sechsmonatige Therapie mit dem Arzneimittel Bedaquilin zur Behandlung der multiresistenten pulmonalen Tuberkulose $400. Für 80% derjenigen, die auf das Mittel angewiesen sind, um am Leben zu bleiben, unerschwinglich, schrieb die Organisation Ärzte ohne Grenzen im April 2019 und forderte vom Hersteller Johnson & Johnson eine Preissenkung auf $1 am Tag. Im Preis müsse sich der Anteil der Subventionen für die Forschung und Entwicklung sowie die Rolle der wissenschaftlichen Community und der Organisationen abbilden, die sich gegen die Krankheit engagieren. Der private Arzneimittelvertrieb, der in Ländern mit mittlerem Einkommen 80% der Versorgung ausmacht, ist in den frankophonen und anglophonen Ländern Afrikas unterschiedlich organisiert. In ersteren ist der Verkaufspreis staatlich festgelegt und der Vertrieb läuft, wie in Frankreich, über Großhändler, die ihre Ware direkt von den Herstellern beziehen und den Apotheken das gesamte Spektrum der zugelassenen Arzneimittel liefern. In den anglophonen Ländern haben die Hersteller hingegen einen Agenten, der als einziger deren Medikamente importieren darf, die anschließend an viele verschiedene Firmen weiterverkauft werden. Diese Zwischenhändler verkaufen die Arzneimittel dann wiederum an den Einzelhandel, bei dem es sich nicht zwingend um Apotheken handeln muss. Im frankophonen Afrika zahlt man ebenso wie in Frankreich für eine verschriebene Arznei überall im Land den gleichen Preis. In den anglophonen Ländern gibt es keine Preisbindung, erklärt Jean-Marc Lequia, Vorstandsvorsitzender des französischen Großhändlers Europharma, der inzwischen zum japanischen Toyota-Konzern gehört und 40% des westafrikanischen Vertriebs kontrolliert. Die freien Preise wirken sich überall dort weniger stark aus, wo Geber die Hälfte aller staatlichen Gesundheitsausgaben übernehmen. Das trifft für die 24 Länder mit Niedrigeinkommen in Subsahara-Afrika zu. Der globale Fonds zur Bekämpfung von HIV-Aids, Tuberkulose und Malaria, der jedes Jahr für mindestens 1 Milliarde US-Dollar Gesundheitsprodukte einkauft, agiert wie eine zentrale Beschaffungsstelle und besitzt die nötige Verhandlungsmacht, um mit allen 8 Lieferanten, die den Markt unter sich aufteilen, Abmachungen zu treffen. Dennoch sind die Verhandlungen zwischen der Pharmaindustrie und den großen humanitären Organisationen im Allgemeinen oft schwierig, weil die Hersteller auf ihren Margen und Absatzmengen bestehen. Weniger nachgefragte Medikamente wie die Mittel zur Behandlung HIV-infizierter Kinder, deren Anzahl mit der Anzahl infizierter Mütter zurückgegangen ist, oder Kombinationspräparate des Malariamittels Artesunat mit Mefloquin, die nur im Mekongtal benötigt werden, sind für die Hersteller nur interessant, wenn die Preise hoch sind. Doch auch wenn die Nachfrage vorhanden ist, wirkt sich das nicht zwangsläufig auf die Preise aus. Die Logik, nach der die Industrie die Preise festsetzt, richtet sich nicht danach, wie viel Menschen das Mittel brauchen, beklagt Gaëlle Cricorien, die bei Ärzte ohne Grenzen das Programm für den Zugang zu Arzneimitteln leitet. Die Hersteller würden ihre Preise eher nach der Höhe des Bevölkerungsanteils an relativ einkommensstarken potenziellen Kundinnen richten. So beschloss der US-Pharma-Riese Gilead, durch geschicktes Jonglieren mit den Lizenzen sein Hepatitis-C-Medikament in Ländern mit mittleren Einkommen wie Marokko für mehrere tausend Euro zu verkaufen. Mit der Folge, dass es dort nur für einen Bruchteil der Hunderttausenden von Erkrankten zugänglich ist. Um ältere Präparate, die leicht zu produzieren sind und eine geringere Gewinnmarge erzielen, machen die Hersteller, auch die Generika-Produzenten, einen Bogen. Das gilt für Penicillin, aber auch für Schmerzmittel, die in vielen der ärmsten Länder vollkommen vernachlässigt werden. So ist zum Beispiel das leicht herstellbare orale Morphin in vielen afrikanischen Ländern so gut wie nicht aufzutreiben, während die teure Injektionsvariante als Importware auf dem privaten Markt erhältlich ist. Im Mai 2019 verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung eine Resolution, die für mehr Transparenz sorgen soll, sowohl bei den Preisen, die die Regierungen und die Einkäufer sanitärer Produkte zahlen, als auch bei den klinischen Studien. Laut Cricorien verdankt sich die Initiative einem Bündnis von Ländern aus dem Norden und dem Süden, die wissen wollen, wer wie viel bezahlt und wie hoch die eigentlichen Kosten sind. Unterstützt durch Verbände und Organisationen warben Südafrika und Uganda mit Kampagnen für die Resolution, während Deutschland, das sich vor allem dadurch hervortat, dass seine Delegation 25 Änderungsanträge einbrachte, und Großbritannien gegen die Transparenzresolution stimmten. Séverine Chardon und Laurence Soutra sind Journalistinnen. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda, viva la radio, viva Niemandland!

Unter ihnen befinden sich Politiker und Anhänger von Die Linke und der türkischen HDP, Journalisten sowie ein Vertreter des Vereins Kurdische Gemeinde Deutschland. Die Bedrohungen seien hauptsächlich über soziale Medien erfolgt. Über die Herkunft von Tatverdächtigen sei bislang keine belastbare Aussage möglich. Thema Arbeiterklasse, Berlin. Wegen der Corona-Krise sollen Regelungen für den Einsatz ausländischer Saisonkräfte in der Landwirtschaft auch in diesem Jahr flexibler gestaltet werden. Bis Ende Oktober sollen Helfer 102 statt 70 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden können. Das beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch. Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU sagte, wenn ausländische Saisonkräfte länger in den Betrieben bleiben dürfen, reduziere das den Personalwechsel und die Mobilität. Tod eines Antifaschisten. Der Antifaschist Günter Pappenheim, langjähriger Vorsitzender der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora, Mitglied des Ehrenpräsidiums der Fédération Internationale de Résistance, FIR, und des Bundesausschusses der VVN, BDA, das sind die Verfolgten des Naziregimes, ist tot. Das teilte Ulrich Schneider, Generalsekretär der FIR, am Mittwoch mit. Pappenheim wurde 1925 im thüringischen Schmalkalden in einem sozialdemokratischen Elternhaus geboren. Sein Vater wurde 1934 in den Emslandlagern ermordet. Pappenheim war von Oktober 1943 bis zur Selbstbefreiung im April 1945 im KZ Buchenwald inhaftiert, wo er mit anderen Häftlingen am 19. April 1945 den Schwur von Buchenwald leistete. In der DDR war Pappenheim unter anderem erster Sekretär der SED-Kreisleitungen Schmalkalden und Luckenwalde. Thema Corona-Krise und innenpolitischer Streit bei der Pandemiebekämpfung. Innenpolitischer Streit über Umgang mit Pandemiegeschehen. Es gibt Gespräche mit Putin zu Sputnik 5. Nach der neuen Altersbeschränkung für das Präparat von AstraZeneca auf über 60-Jährige rücken die Konsequenzen für die gesamte Corona-Impfung in Deutschland in den Blick. Der Deutsche Lehrerverband sprach von einem katastrophalen Rückschlag für die gerade Fahrt aufnehmende Impfung von Lehrkräften und forderte eine Umstellung auf andere Präparate. In den Ländern sind teils Änderungen bei Liefer- und Terminplanungen nötig. Gesundheitspolitiker der Koalition äußerten sich mit Blick auf die weitere Impfkampagne zuversichtlich. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA kündigte für kommende Woche erneute Beratungen über die Sicherheit des AstraZeneca-Mittels an. Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger verlangte eine rasche Möglichkeit für unter 60-jährige Lehrkräfte, sich mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer und demnächst mit dem von Johnson & Johnson impfen lassen zu können. Wenn dieser Austausch nicht sofort stattfindet, wird es mit der Durchimpfung von Lehrkräften im April nichts mehr werden, sagte er gegenüber der deutschen Presseagentur. Dies gefährde sonst zusätzlich zu steigenden Infektionszahlen die Chancen, Schulen offen zu halten. Momentan sind in den meisten Bundesländern Osterferien. Viele Schulen sollen in der Woche nach Ostern oder später wieder öffnen. Bund und Länder hatten am Dienstagabend nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO beschlossen, AstraZeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 einzusetzen. Jüngere sollen sich nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung weiterhin damit impfen lassen können. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln, Thrombosen in Hirnvenen. Erst Mitte März waren AstraZeneca-Impfungen nach einer einige Tage andauernden Impfpause und neuen Überprüfungen wieder angelaufen. Die Bundesregierung bat die Bürger um Verständnis, dass nun zunächst einiges umorganisiert werden müsse. Am Dienstagabend besprachen in einer Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der russische Präsident Wladimir Putin mögliche Kooperationen bei Impfstoffen. Es soll dabei auch um Lieferungen oder Produktionen des russischen Präparats Sputnik 5 gegangen sein. Thema Ausland. EU-Kommission verklagt Polen, Europäischer Gerichtshof, Brüssel. Im Streit über die polnischen Justizreformen verklagt die EU-Kommission Warschau vor dem Europäischen Gerichtshof, wie EU-Justizkommissar Didier Reinders am Mittwoch mitteilte. Um keine Zeit zu verlieren, rief die Behörde die höchsten EU-Richter dazu auf, vor einem endgültigen Urteil bereits vorläufige Maßnahmen zu verhängen. Aus Sicht der EU-Kommission untergrabe das Gesetz zur Disziplinierung von Richtern die Unabhängigkeit polnischer Richter und widerspreche dem Grundgesetz des Vorrangs von EU-Recht. Zum anderen dürfe die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichtshofs nicht weiter tätig sein, da sie möglicherweise nicht unabhängig sei. Eine Meldung aus Brasilien. Es gibt den Austausch der Militärführung. Bemerkenswert. Brasília. Kurz nach dem Umbau der Regierung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro folgt die Neubesetzung der Militärführung. Die Spitzen von Heer, Luftwaffe und Marine sollen ausgetauscht werden, wie die Regierung am Dienstag Ortszeit ankündigte. Einen Grund für die Personalwechsel in der Militärführung nannte die Regierung nicht. Laut brasilianischen Medien war das bisherige militärische Führungstrio aus Protest gegen die Absetzung von Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva zurückgetreten. Die Namen der drei neuen Oberbefehlshaber wurden zunächst nicht genannt. Dahinter steckt allerdings eine sehr besorgniserregende Geschichte. Bolsonaro weiß, dass er wegen Massenmordes und Genozid angeklagt werden wird und hat die Militärführung aufgerufen, ihn notfalls vor der eigenen Justiz zu schützen. Die Militärs haben ihm ganz klar gezeigt, so etwas machen wir nicht mit. Das wäre ein Putsch. Massensterben in den USA, Washington. Im Corona-Jahr 2020 sind deutlich mehr US-Amerikaner gestorben als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 sei die Sterblichkeitsrate um 15,9% auf 3,4 Millionen Menschen angestiegen. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. Dies entspricht der Behörde zufolge grob der Zahl von 378.000 Menschen, deren Tod auf Covid-19 zurückzuführen sei. Die Krankheit stieg damit nach Herzkrankheiten und Krebs zur dritthäufigsten Todesursache mit einem Anteil von 11,3% auf. Besonders hoch sei die Sterblichkeitsrate bei Männern über 85 Jahren gewesen. Thema US-Justiz. Der Prozess zur Tötung von George Floyd läuft. Die damals 17-jährige Darnella Frazier hat die Tötung von George Floyd gefilmt. Jetzt sagt sie im Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin aus. New York. Als Darnella Frazier an der Ecke Chicago Avenue und 38. Straße kam, bettelte George Floyd bereits um sein Leben. Er lag mit nacktem Oberkörper auf dem Asphalt, auf seinem Nacken das Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin. Die 17-Jährige schritt sofort zur Tat. Sie geleitete ihre 9-jährige Cousine, mit der sie zum Einkaufen gekommen war, in den Supermarkt, damit sie es nicht sah. Sie zückte ihr Handy, näherte sich dem Tatort und begann zu filmen. Sie dokumentierte die letzten Worte und das letzte Röcheln von George Floyd. Den Blick des knienden Polizisten, den sie kalt und herzlos nennt. Das Flehen von Passanten, den 46-jährigen George Floyd nicht zu töten. Und die Drohgebärden der Polizisten ihnen gegenüber. Darnella Frazier schaltete ihr Handy erst ab, als Sanitäter den leblosen Körper von Floyd in einen Krankenwagen hieften. Wenig später stellte sie das Video auf die Facebook-Seite. Das Video der Gymnasiastin aus Minneapolis ging über Nacht viral. Zig Millionen, vielleicht hunderte Millionen Menschen weltweit haben es gesehen. Es lieferte die Bilder einer Tötung, löste monatelange Black Lives Matter-Proteste aus und rückte den Ruf nach radikalen Polizeireformen ins Zentrum der US-Politik. Es ist schwer vorstellbar, dass es zu dem Mord- und Totschlagprozess gegen den Ex-Polizisten Chauvin gekommen wäre, wenn Darnella Frazier nicht gefilmt hätte. Am Dienstag, als die jetzt 18-Jährige als Zeugin vor dem Gericht in Minneapolis steht, beschreibt sie ihre Ängste und schlaflosen Nächte nach der brutalen Szene. Zitat: Ich habe George Floyd um Entschuldigung gebeten, weil ich nicht mehr für ihn getan habe und weil ich nicht körperlich eingegriffen habe, sagt sie. Sie erklärt dem Gericht auch, dass sie an sozialer Angst leidet und deswegen nicht öffentlich reden kann. Die junge Frau kannte George Floyd nicht, aber sie sah in ihm ihren Vater, Bruder, Vetter und Onkel. Auch sie sind schwarz. Es hätte einer von ihnen sein können. Während Danielas Fresias Aussage läuft nur ihre Stimme über den Livestream. Das Gericht hat entschieden, dass Zeuginnen, die zur Tatzeit minderjährig waren, nicht gezeigt werden dürfen. Auch ihr Nachname wird im Gericht nicht genannt. Die ersten Drohungen spürte Daniela Frazier bereits, als sie am Abend des 25. Mai die brutale Szene filmte und Chauvin und seine Kollegen ihr und anderen Passanten mit der chemischen Keule drohten. Am nächsten Morgen geriet sie ins Visier von Kampagnen in den sozialen Medien. Manche warfen ihr vor, sich hinter dem Handy versteckt zu haben, andere, dass sie das Rampenlicht suche. Aber es gab auch Tausende, die Daniela Frazier für ihren Mut dankten. Daniela Frazier meidet die Öffentlichkeit. Journalistinnen sagte sie ab, weil ich Zeugin im Prozess sein werde. An ihrer Stelle erklärte Anwalt Sace Cobin. Sie wollte keine Heldin sein. Sie ist eine 17-Jährige, die in die Schule geht, die einen Freund hat, die in einem Einkaufszentrum jobbt und die das Richtige getan hat. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Und hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Impfen in Hausarztpraxen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn haben 35.000 Praxen Corona-Impfdosen bestellt. Geliefert werden könnten zunächst 940.000 Dosen. Ende April seien mehr als 3 Millionen pro Woche vorgesehen. Steinmeier erhält Corona-Schutzimpfung. Der Bundespräsident bekam den Stoff von AstraZeneca gespritzt. Er vertraue den in Deutschland zugelassenen Vakzinen, so Steinmeier. Er appellierte an alle Bürger, seinem Beispiel zu folgen. Das Impfen sei der entscheidende Schritt aus der Pandemie. Kurz vor Ostern steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet 24.300 neue Fälle. Das sind gut 1.600 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt knapp über 134. Grüne in Baden-Württemberg wollen mit der CDU regieren. Ministerpräsident Kretschmann und sein Verhandlungsteam sollen Samstag abschließende Sondierungsgespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU führen. Vorangegangen war ein hartes parteiinternes Ringen. Teile des Parteivorstandes hatten sich für eine Koalition mit SPD und FDP ausgesprochen. Biden stellt 2-Billionen-Dollar-Plan vor. Der US-Präsident will damit in den kommenden 8 Jahren unter anderem Straßen und Flughäfen modernisieren und in Breitbandausbau und Elektromobilität investieren. So sollen Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Finanziert werden soll der Plan vor allem durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer. Das Wetter: Morgen wechseln Sonnenschein und Wolken einander ab. In der Mitte anfangs örtlich Regen, im Norden später einzelne Schauer. Maximal 8 bis 20 Grad. Thema Umwelt, Planet Erde. Global Forest Watch berichtet über die Abholzung der Regenwälder. 2020 ist die Abholzung des Regenwalds um 12% gestiegen. Das sagt die Umweltplattform Global Forest Watch. Verantwortlich sei die Landwirtschaft. Berlin. Die globale Waldzerstörung schreitet auch in Corona-Zeiten ungebremst voran. Nach einer von der internationalen Umweltplattform Global Forest Watch veröffentlichten Auswertung von Satellitendaten wurde im vorigen Jahr rund um den Globus eine Gesamtfläche von 4,2 Millionen Hektar an tropischem Primärwald vernichtet. Dies entspricht der Fläche der Niederlande und war eine Zunahme um 12% im Vergleich zum Vorjahr 2019. Am schlimmsten wütete der Kahlschlag in Brasilien. 1,7 Millionen Hektar des Amazonas-Regenwaldes wurden durch Feuer oder Abholzung vernichtet. Eine Zunahme um 25% gegenüber dem Vorjahr. An zweiter Stelle der Waldvernichter steht die Demokratische Republik Kongo. Die dort abgeholzte Fläche war etwa ein Drittel so groß wie die in Brasilien. Der stärkste Treiber ist, wie sich aus den Satellitendaten ergibt, die landwirtschaftliche Nutzung. Aber auch extreme Hitze und Dürre lösen zahlreiche riesige Brände aus, die zur Vernichtung großer Waldflächen in Brasilien, Australien und Sibirien führten. Die Expertin Frances Seymour vom unabhängigen Umwelt-Think-Tank World Resources Institute, WRI, in Washington bezeichnete das Ausmaß der Regenwaldzerstörung als Klimanotstand. Laut dessen Plattform Global Forest Watch wurden im vergangenen Jahr durch die Vernichtung der Wälder 2,64 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Das entspricht den Emissionen von 570 Millionen Autos. In Brasilien hat die Abholzung des Amazonas unter dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro drastisch zugenommen. Bolsonaro hatte die Finanzmittel für Umweltschutzprogramme gekürzt und die Öffnung von Schutzgebieten für Landwirtschaft und Bergbau vorangetrieben. Es sei herzzerreißend zu sehen, wie sich die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien wieder beschleunigt habe, das sagte Waldexpertin Seymour. Neben dem Ausstoß von Treibhausgasen durch die Brände wirkt der Verlust seltener Tier- und Pflanzenarten besonders schwer. Der Amazonas gilt als die globale Schatzkammer der Biodiversität. An der Tropenwaldvernichtung sind aber auch die Industrieländer nicht unschuldig. Der Konsum von importierten Nahrungsmitteln und anderen Verbrauchsgütern in wohlhabenden Ländern führt zu massiver Abholzung von Wäldern in vielen Regionen der Welt. Umweltforscher haben jetzt in der Fachzeitschrift Nature, Ecology and Evolution einen Tropenwald-Fußabdruck berechnet. Danach ist jeder Bürger der G7-Industriestaaten durch seinen Konsum für die Abholzung von 58 Quadratmeter Wald pro Jahr indirekt verantwortlich. Die Produkte mit der größten Waldschadenswirkung sind Rindfleisch, Soja, Kaffee, Kakao, Palmöl, Holz und weitere Rohstoffe. Die Zusammenhänge sind in der Wissenschaft und der Politik im Prinzip lange bekannt, sagt Geograf Florian Zabel von der Ludwig-Maximilians-Universität München in einer Kommentierung zur Studie. Es gäbe zwar Zertifizierungssysteme, die eine weitere Abholzung unterbinden sollen. Doch ein intensiveres Monitoring und ein stärkerer Fokus auf ökologische und soziale Schäden, etwa in Handelsabkommen, wären wichtig. Ein reduzierter Fleischkonsum in den Industrieländern hätte einen großen Effekt auf den Deforestation Footprint, da diese durch den Anbau von Futtermitteln und Weideflächen die größten Flächen in Anspruch nehmen, sagt Zabel. Außerdem ergäbe sich dabei die größte Klimawirkung. Mexiko, ein besonders schockierender Fall von Polizeigewalt gegen eine Migrantin, ist in Mexiko passiert. Der gewaltsame Tod einer jungen Migrantin durch die Behörden schlägt in Mexiko Wellen. Viele sehen Parallelen zum Fall von George Floyd. Doch Menschenrechtler befürchten, dass sich außer viel Empörung wenig verändert. Das Video, das seit Sonntagnachmittag in den sozialen Netzwerken in Mexiko kursiert, dauert weniger als eine Minute. Es zeigt den Polizeiwagen 9276. aus dem mexikanischen Ferienort Tulum und vier Beamte, die eine Frau festhalten. Die Frau stöhnt, leistet aber keinen Widerstand. Dennoch kniet ein Beamter auf ihrem Rücken. Wenige Sekunden später liegt die Frau schlaff auf dem Boden, vermutlich erstickt. Kurz danach tauchen Details auf. Das Opfer hieß Victoria Salazar Araiza, war 36 Jahre alt und stammte aus El Salvador. Sie war Mutter von zwei minderjährigen Töchtern und hatte aus humanitären Gründen eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis in Mexiko. Nach Aussagen der Polizei hatte sie zuvor Passanten und Ladenangestellte beleidigt. In Kommentaren der sozialen Medien vergleichen viele die Gewalttat der Polizei mit dem Mord an George Floyd in den USA. Das Verhalten der Polizei sei keine Ausnahme, sondern spiegele die tief sitzenden Probleme in den Behörden und der Einwanderungspolitik wider, so Vertreter von Menschenrechtsorganisationen gegenüber der Deutschen Welle. Wir sehen keine Zunahme dieser Missbrauchsfälle, sagt Laura Díaz de León. Die ist Direktorin des Instituts für Sicherheit und Demokratie, INSIDE, gegenüber der Deutschen Welle. Da kommen zwei Punkte zusammen. Das eine ist die Diskriminierung und Gewalt gegen Migranten und das andere ist die mangelnde Ausbildung der Polizei und der Mitarbeiter der Nationalen Migrationsbehörde. Die Sicherheitsbeamten in Mexiko hielten sich in der Regel nicht an die Vorschriften für die Anwendung von Gewalt bei Verhaftungen oder an das Verhalten bei Demonstrationen. Wir haben es auch im November 2020 gesehen. Da haben Polizisten in Cancun, anstatt einen Marsch gegen Femizide zu begleiten, in die Luft geschossen und die Frauen belästigt, das sagte Díaz de León. Auch im Fall der getöteten Victoria Salazar Araiza seien weder die lokalen noch die bundesstaatlichen Polizeieinheiten befugt gewesen, die Migrantin in Gewahrsam zu nehmen. Das obliege nur der Bundespolizei und der Nationalgarde. Nach offiziellem Protest der Regierung El Salvadors hat Mexiko die Tat nun verurteilt. In seiner Frühkonferenz sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, er fühle Scham für das Geschehen und versprach, dass es keine Straflosigkeit geben wird. Polizisten wurden erstmal freigestellt und es wird gegen sie ermittelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft des zuständigen Bundesstaates Quintana Roo mit. Edgar Cortez, Koordinator des Mexikanischen Instituts für Menschenrechte und Demokratie, hat keinen Zweifel daran, dass es in diesem Fall zu einer Bestrafung kommen wird. Im Gespräch mit der Deutschen Welle weist er jedoch darauf hin, dass das Problem systematisch ist und es abgesehen von den medialen Großereignissen keine Untersuchungen und Nachforschungen innerhalb der Institutionen gibt. Auch eine Bestrafung durch die Staatsanwaltschaft erfolge normalerweise nicht, so Cortez. Die Liste aktueller Fälle von Missbrauch durch Polizeigewalt sei lang, so Cortez. Da sei der Fall des Mexikaners Oliver López, der in Tijuana während einer Verhaftung erstickt wurde, der von Alexander Martinez, einem 16-jährigen Jungen, der für seine Mutter eine Besorgung machen wollte und in Oaxaca von der städtischen Polizei hingerichtet wurde, oder der des jungen Maurers Giovanni López, der in Guadalajara verhaftet und gefoltert und ermordet wurde. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Nationalen Instituts für Statistik und Geografie gaben 24% der inhaftierten Personen an, dass sie von Beamten misshandelt wurden, so Cortez. Die meist aus Mittelamerika stammenden Migranten müssen durch Mexiko, um von dort weiter in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Durch die Corona-Pandemie und die restriktive Einwanderungspolitik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben im vergangenen Jahr weniger Menschen den Weg durch Mexiko in die USA angetreten. Unter Joe Biden hat die Migration in diesem Jahr bereits wieder zugenommen. Von Januar bis zum 25. März hat die Migrationsbehörde INM 34.993 festgenommene Migranten dokumentiert. Ein Anstieg von fast 28% im Vergleich zum Jahr 2020. Der Weg in den gelobten Norden war noch nie einfach. Es gibt zwar etliche Organisationen, die die Migration unterstützen, sowie Herbergen für eine sichere Unterkunft. Dennoch sei die Route gefährlich, sagt Díaz de León, Direktorin des Instituts für Sicherheit und Demokratie. Abgesehen von Misshandlungen durch die Behörden können die Menschen Opfer eines gewöhnlichen Verbrechens werden. Das organisierte Verbrechen könne sie zudem zu Auftragsmorden oder Prostitution zwingen. Die Migranten sind zudem in der Gefahr, entführt zu werden, um Geld von ihren Familien in den Vereinigten Staaten zu erpressen. Auch der Druck der USA auf Mexiko, die Migration einzudämmen, trägt nicht zu einer Verbesserung der Lage bei. Durch Donald Trump seien die Migranten zu einer Art Druckmittel geworden. Drohte der ehemalige US-Präsident noch mit Handelssanktionen? Sollte die Migration nicht gestoppt werden, hat Biden die Strategie nun wohl geändert, glaubt Díaz de León. Damit spielt sie auf die jüngste Ankündigung der US-Regierung an, 2,5 Millionen Impfdosen von AstraZeneca nach Mexiko zu schicken. Einige Experten glauben, dass es sich bei dieser Leihgabe um einen strategischen Schritt handelt und die USA dafür Hilfe an der Grenze erwarten. Auch wenn unklar ist, ob Biden tatsächlich eine solche Strategie verfolgt, der Ton für die vielen Migranten aus Zentralamerika dürfte weiter rau bleiben. Überdacht von einer grandiosen Welt. zu schonen. Wir sind für Moral gemacht. Da ist nicht eine Ehre leer. Kein Gott hat klüger gedacht. Ist im Vorteil. Im Vorteil. Welches Ideal heiligt die Mittel? Wer löscht jetzt den Brand? Legionen von Kreuzrittern haben sich blind wütig verrannt. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 29. März bis zum 5. April 2021. Beginnen wir mit einer Meldung aus dem katalanischen Labyrinth. Wie erwartet hat die rechtskatalanistische Partei Junts per Cat die Amtseinführung des Linksrepublikaners von ERC, Pere Aragonès, verhindert, indem man sich der Stimme enthielt und dadurch keine Mehrheit für Aragonès zustande kam. Nun bleibt noch einmal eine erneute Abstimmung und falls die Separatisten von rechts sich wiederum querstellen, wird es wohl Neuwahlen geben müssen. Eine absurde, unwürdige Inszenierung im immer destruktiveren Karussell des katalanischen Separatismus. Die Widersprüche in Ideologie und Klassenstandpunkt kommen immer stärker zum Ausbrechen zwischen der CUP und Junts per Cat. Die CUP will einen von ultralinks geführten Bruch mit Spanien, koste es, was es wolle. Junts per Cat will einen von neoliberal rechts geführten Bruch mit Spanien, auf Teufel komm raus. ERC indes, die genau dazwischen liegen, setzt auf einen realistischeren, auf lange Sicht geführten Separatismuskampf gegen Spanien und zur Abspaltung. Alles dies scheint wohl im Moment nicht nur nicht zu klappen, sondern verhindert in Zeiten der Mehrfachkrisen, Pandemie, Ökonomie, Umwelt und Politik jeden Ansatz einer vernünftigen Lösung, um die fortschreitende Verelendung großer Teile der katalanischen Bevölkerung auch nur aufzuhalten. Einer der springenden Punkte in dem Streit zwischen ERC und Junts ist die Rolle des zukünftigen Präsidenten der Generalitat. ERG will einen Präsidenten, der regiert und entscheidet. Junts per Cat will den juristisch legal nicht anerkannten Consell per la Repubblica, den Rat für die Republik, unter Puigdemont als obersten Entscheidungsträger bei allen katalanischen Angelegenheiten einsetzen. Also eine Art Doppelregierung, in der Puigdemont von Belgien, von seinem sogenannten Exil in Waterloo aus, die Staatsgeschicke mitleitet oder genauer gesagt entscheidet. Er stünde nach seinem Selbstverständnis über Pere Aragonés. Jordi Sánchez, Führer und Propagandist der sogenannten außerparlamentarischen Separatistenbewegung, rät mittlerweile von Neuwahlen ab. Würde doch die PSC, das heißt die katalanischen Sozialisten, 3 Sitze dazu bekommen und Junts per Cat etliche Sitze verlieren. Dies laut einer jüngsten Umfrage. Außerdem würde der Independentismo wieder unter 50% fallen. Thema Korruption, Bárcenas-Affäre. Im aktuellen Gerichtsprozess um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Bárcenas-Affäre, der illegalen Parteienfinanzierung der Partei PP, der Rechtspopulisten, steht die Glaubwürdigkeit der rechten PP-Partei wieder einmal am Pranger. Laut einer aktuellen Umfrage zum Thema, durchgeführt von der Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya, gibt es folgendes Ergebnis zur Frage: Glauben Sie den Erklärungen der Ex-Präsidenten der PP, Aznar und Rajoy, zum Thema schwarze Kasse der Parteienfinanzierung? Nein, no, 94%. Ja, sie, nur 6%. Rote Karte für diese frechen Lügner. Thema Großküchenkrieg, Cocinas Fantasmas, inmitten von Barcelonas dicht besiedelten Wohnblocks. Mittlerweile ist das Thema Cocinas Fantasma oder Dark Kitchen zu einem großen Ärgernis in Stadtteilen wie San Martí oder San Gervasio ausgeartet. Die Anwohner gehen bereits mit Protestplakaten auf die Straßen, um zu verhindern, dass sich unmittelbar in ihren Mietshäusern und deren Innenhöfen industrielle Großküchen ansiedeln, die den aufblühenden Delivery-Food-Markt versorgen wollen. Eine Art legales Vakuum macht bisher eine solche Inbetriebnahme von Großküchen möglich. Doch die Menschen wehren sich gegen den Lärm und die Ausdünstungen der damit verbundenen Abzüge in ihren Innenhöfen, die eine solche Gewerbeansiedlung mit sich bringt. Der Bedarf an schnell gelieferten Fertiggerichten ist immens gestiegen und zieht Investoren an, die den durch Covid verursachten Mietpreisverfall in den Wohngebieten ausnutzen, um dort ihr neues Geschäftsmodell anzusiedeln. Das Rathaus verkündete am vergangenen Freitag, man werde das Thema ganz oben auf die Agenda setzen und einen Sofortplan präsentieren, um den neu entstehenden Sektor Großküchen zu regulieren. Diese Art von Küchen seien jedoch keine Neuheit. Seit Jahren schon existierten, so das Rathaus, circa 8 Großküchen dieses Typs in Barcelona. Lärm, Lkw-Verkehr vor der Haustür, Lieferbetrieb, Geruch aus den Öfen, all das wolle man nicht vor seinem Wohnhaus haben, kritisierte am Donnerstag ein Sprecher des Nachbarschaftsvereins, die Dark Kitchen. Barcelona, der Beton und der Tod. Die Richterin am Landgericht Barcelona, Adriana Gil, ermittelt zurzeit wegen eines tragischen Todesfalles eines Motorradfahrers, der gegen einen der in der Calle Balmes-Ecke Gran Via aufgestellten Betonblock gerast war. Die Familie des 28-jährigen Motorradfahrers hat Strafanzeige gegen das Rathaus von Barcelona gestellt. Nun soll ermittelt werden, ob eine Sicherheitsstudie über das Errichten dieser Betonblöcke vom Typ New Jersey erstellt worden war. Stadtgeschichte Barcelona. Das Rathaus hat soeben eine Webseite aufgemacht, die La Ciudad dels Refugis heißt. Die Stadt der Schutzbunker, auf der man die Wunden des Bürgerkrieges zwischen 1936 und 1939 erforschen kann. Es handelt sich um eine Art virtuellen Katalog über die Luftschutzbunker Barcelonas aus der genannten Zeit. Die Seite wurde nach 15 Jahren intensiver Forschungsarbeit des Servei d'Archéologie de Barcelona erstellt und beschreibt mit vielen Details jeden einzelnen dieser Luftschutzbunker. Musik. Ausstellung über Josef Beuys. Pedagogia radical, democracia directa y plástica social. Josef Beuys heißt die Ausstellung im Birena Centre an der Rambla. In dieser Ausstellung wird die politische Dimension des deutschen Künstlers Josef Beuys beleuchtet und das Konzept seines Kunstansatzes in den Vordergrund gestellt. Die Ausstellung geht noch bis zum 29. Mai. Großküchen Dark Kitchen 2. Inzwischen hat das Rathaus auf einer Ratssitzung beschlossen, sämtliche Großküchenprojekte in Wohngebieten vorerst zu stoppen und bis auf Weiteres nicht zu erlauben. Man wird zuerst eine Risikostudie über den Einfluss dieser Geschäftsmodelle auf die Anwohner und die ansässige Gastronomie anfertigen lassen. Alles hofft auf den Osterboom. Von den Stränden bis ins Hinterland und zu den Bergen hofft die gesamte katalanische Gastronomiebranche und Tourismusindustrie auf einen Osterboom mit vollen Lokalen. Der Druck dieser Lobbyverbände ist enorm und setzt die Politiker erneut dem Dilemma aus. Wirtschaft oder Gesundheit, Geld oder Tote. Seit dem 15. März ist es den sogenannten Burbujas de Convivencia, das sind die Wohnblasen, erlaubt, ihre Gemeindegrenzen zu übertreten und an die Strände zu reisen oder in die Berge. Besonders die Terrassen können zu 100% ausgelastet werden, während in Innenräumen noch die 30%-Regel gilt. Schluss mit Saufen und Feiern, Schluss mit den sogenannten Botellones. Das Rathaus von Barcelona hat am vergangenen Samstag die Straßen rund um den Vergnügungsbezirk Borne durch die Guardia Civil abriegeln lassen. Die Tage davor und besonders an den Wochenenden war es dort immer wieder zu großen Menschenansammlungen gekommen. Sogenannte Botellones wurden abgehalten oder besser Macro-Botellones, also Saufen auf den Straßen. Bis zu 200 junge Menschen sammelten sich dort an und standen ohne Abstand und zum großen Teil ohne Masken zusammen. Die Polizei patrouillierte die ganze Nacht, um neue spontane Saufgelage im Ansatz zu unterbinden. Viele Touristen waren unter den sogenannten Feiernden. Auch haben die Osterferien begonnen. Allein am vergangenen Samstag verließen in der ersten Phase der Operation Salida 409.000 Fahrzeuge die Stadt. Das sind nur 13% weniger als um die gleiche Zeit im Jahr 2019, also im Vor-Covid-Jahr. Die Frage ist nun, inwieweit sich diese Massenbewegungen auf das Infektionsgeschehen auswirken werden, dessen Zahlen wir in wenigen Tagen schon vorliegen haben werden. Geht man in diesen Tagen zum Strand, in der Barceloneta oder am Nueva Icaria Strand, so sieht man doch recht große Menschenansammlungen. Die Behörden haben übrigens gestern gerade erlassen, dass auch am Strand strenge Maskenpflicht herrschen soll. Jawohl, am Meer und in den Bergen, in gottesfreier Natur. Collserola etwa, das Naherholungsgebiet am hügeligen Stadtrand hier in Barcelona, registrierte in letzter Zeit zwar weniger Zustrom an Ausflüglern, Wanderern und Radfahrern, aber zugenommen haben die illegalen Botellones und der damit einhergehende Vandalismus, wie Jordi Piera, einer der ältesten Waldhüter des Collserola-Parks, berichtet. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema gescheiterte Regierungsbildung in Katalonien 2. Wie eingangs gesagt, ist der zweite Versuch, den Republikaner Pere Aragonès zum Präsidenten Kataloniens zu wählen, gescheitert. Wieder haben die 30 Abgeordneten der Rechtsseparatisten von Junts per Cat sich der Stimme enthalten. Damit hat sich der Druck auf die sozialdemokratische Partei ERC von rechts erhöht, während links von ihnen die antikapitalistische KUP auf einen erneuten radikalen Bruch mit Spanien drängt. Eine Zwickmühle, die ein normales Regieren in Katalonien so gut wie unmöglich macht. Puigdemont zieht aus Waterloo seine Fäden und bietet nun eine modifizierte Form seines sogenannten Consells per la República an, eines diffusen Superorgans einer hypothetischen freien katalanischen Republik, die keinerlei juristische oder demokratische Legitimation besitzt und eine Art Exilregierung darstellen soll. eine sehr abenteuerliche Konstruktion. Die Putschdemontisten erwarten, dass Pere Aragonés und die Partei ERC sich diesem Gremium beugt. Währenddessen meldet Salvador Illa erneut seinen Anspruch auf das Präsidentenamt in Katalonien an. Zwei Argumente führt er dabei an. Er hat bei den Wahlen die meisten Stimmen erhalten. Das ist das erste Argument. Und er könnte die unhaltbare Situation der institutionellen Blockade aufheben und eine technisch praktische Regierung für alle Katalanen garantieren und nicht nur für die 47% der Separatisten. Nun haben die Verantwortlichen im katalanischen Parlament circa 2 Monate Zeit, um hinter den Kulissen ihre Fäden zu ziehen und Verhandlungen zu führen. Ansonsten wird es im Mai Neuwahlen geben. Energiearmut in Katalonien und was dagegen getan wurde. Dass gute Politik funktionieren kann, wenn die Beteiligten sich einigen und miteinander reden, zeigt das Beispiel des Energieabkommens, das am Montag zwischen der Generalitat de Catalunya und dem Energiekonzern Endesa geschlossen wurde. Der Conseller de Affaires Sociales, El Omrani, bezeichnete das Abkommen als historisch. Ganz praktisch beinhaltet dieses Energieabkommen den Schuldenerlass für 35.518 Familien aus einkommensschwachen Schichten, die sogenannten Familias Vulnerables, die ihre Stromrechnungen nicht bezahlen können bzw. seit Jahren nicht mehr bezahlt haben. 38,8 Millionen Euro beträgt diese Summe. Den größten Teil davon übernimmt Endesa, den Rest die Generalitat bzw. die Diputaciones Provinciales. Gleichzeitig verzichtet Endesa auf eine juristische Verfolgung von Stromschuldnern, die nachweisen können, dass sie über kein Einkommen verfügen. Das heißt, in die Kategorie der Nutznießer der freien Stromlieferung fallen. Weiter sieht das Abkommen die Bildung eines Solidarfonds vor, der den Stromverbrauch armer Familien subventioniert. Ein Umfrageergebnis von der Cadena SER und von El Periódico de Catalunya. Halten sich uns Percat und ERC für fähig, zu einer Vereinbarung für die Präsidentschaft Kataloniens zu gelangen? No, nein, 60%. Sí, ja, sagen 40%. Thema Stadtflucht. 30% aller Menschen in Barcelona würde die Stadt verlassen und auf dem Land leben, wenn sie die Gelegenheit bzw. die Mittel dazu hätten. Dies geht aus einer jüngsten Umfrage der Servicios Municipales hervor, die am Montag vom Conseller Jordi Martí vorgestellt wurde. Eine der schlechtesten Bewertungen der Bürgerinnen über ihre Stadt seit 1995. Und dies, obwohl die Gesamtbewertung der Lebensqualität in Barcelona immer noch im oberen Bereich mit 7,3 Punkten liegt, bei einer Skala von 10. Und dennoch ist das für die stolzen Barcelonesen wenig. Und dies im Covid-Jahr mit Ausgangsbeschränkungen, Massensterben und Straßenkrawallen, mit Zerstörungen und Plünderungen. Ein paar weitere Ergebnisse dieser Umfrage sind: Das Image der Stadt, das sei schlechter geworden, meinen 59,2%. Sei besser geworden, nur 22,4%. Es habe sich nichts verändert, 14,3%. Wie sieht die Zukunft der Stadt Barcelona aus? Glauben Sie, sie wird besser? 53,8% meinen ja, sie wird besser werden. Sie wird gleich bleiben, sagen 3,3%. Und sie wird schlechter werden, 32,9%. Pessimisten. Was seien nun die Hauptprobleme der Stadt? Da steht die Kriminalität und die Sicherheit an erster Stelle, 17,7 Punkte. Dann erst kommt das Thema Wohnraum mit 7,6 Punkten, Covid-19 mit 7,5 Punkten, das Thema Arbeitslosigkeit bzw. Angst vor dem Arbeitsplatzverlust 7,1, Sauberkeit 6,8, Verkehr 5,5 und so weiter. Interessant, dass die Sicherheitslage in der Stadt als das Hauptproblem angesehen wird. Obwohl laut Polizeistatistik 2020 die Delikte um 40% zurückgegangen sein sollen. Dabei muss man vielleicht bedenken, dass die Delikte Straßenraub und Überfälle sich nun hauptsächlich gegen die angestammte Bevölkerung richten, während in früheren Jahren hauptsächlich die Touristen Opfer dieser Delikte, Straßenraub und Diebstahl waren. Diese sind ja bekanntlich ausgeblieben. Ein weiterer Punkt in dieser umfangreichen Studie ist die Bewertung des Rathauses. Die Note, die das Rathaus von Barcelona für seine Tätigkeit und Politik bekommt, ist 5,7. Also knapp bestanden, aber einen halben Prozentpunkt weniger als letztes Jahr. Ada Colau hat also bestanden, aber ohne Glanz. Zum Beispiel betrug die Note 2019 noch 6,2. Die Barcelonesen bewerten die Arbeit der Generalitat mit 5,3 hauchdünn als bestanden. Nach Stadtvierteln bewertet, fallen die Noten insgesamt recht hoch aus. 7,8 im Durchschnitt. Das Viertel mit der schlechtesten Note ist El Raval mit 6,9 Punkten. In diesem Viertel machen sich 41,6% aller Anwohner große Sorgen um ihre Sicherheit angesichts der starken Kriminalität. Bestnoten bei dem Thema gute Arbeit der Institutionen bekamen die Bomberos, das heißt die Feuerwehr, mit 8,2 und die städtischen Bibliotheken mit der Note 7,7. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Zum Schluss schon dieser Barcelona-Nachrichten eine Umfrage noch von der Cadena SER, El Periódico de Catalunya, durchgeführt, wie immer. Die Frage lautete: Haben Sie Verständnis für die Maskenpflicht an Stränden und in Schwimmbädern? No, nein, 73%. Sie, ja, nur 27%. Also ganz klar die rote Karte für Masken am Strand. Und ganz zum Schluss gibt's ein paar Kulturmeldungen. Kultur gratis gibt es hier jede Menge in der Stadt. Während der anlaufenden Osterwoche, Semana Santa, werden alle Museen der Stadt ihre Tore gratis öffnen. Es wird der Tag der offenen Türen sein, nämlich am Sonntag. Alle Parkanlagen, Kulturzentren und Museen wie das CCCB, das MACBA oder das MNAC, der Botanische Garten auf dem Montjuïc, alle bieten außerdem Gratisaktivitäten und Sonderveranstaltungen für die Besucher. Kultur 2. Noch mehr Gratiskultur gab es am Mittwoch vergangener Woche in der Halle des Boqueria-Marktes an der Rambla. In Zusammenarbeit mit dem Liceo de Barcelona spielten 22 Violoncellistinnen im Rahmen der Initiative Bach in the Subway, die 2011 in New Yorks U-Bahn entstanden war, Stücke des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach. Die Idee ist hier, die klassische Musik populärer zu machen und auf die Straße zu bringen und an den Geburtstag von Bach zu erinnern. Johann Sebastian Bach wurde an einem 21. März 1685 in Eisenach geboren. Esteu escoltant Niemandsland. Un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Sie hören Niemandsland, 91.4 FM, auf Contrabanda hier in Barcelona. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Eine helle Sonne liegt über der Plaza Real hier mitten im Zentrum von Barcelona. Wie vom Studiofenster aus sehen kann, haben unten alle Restaurants und Kneipen ihre Stühle draußen und die Tische sind alle ziemlich voll besetzt. Ein Hauch von Normalität ist zurückgekommen. Thank you. Und küsst besser nie zurück, wenn ich sonst Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Und hier beginnt unsere Kinoabteilung. Bammel hat das Wort. Hallo. Bambule auf der Leinwand, und zwar auf der großen Leinwand, diesmal mit einem wirklich monumentalen Thema, nämlich den Filmmonstern, die gegeneinander antreten und was das auf sich hat, erfahrt ihr hier. Es ist Godzilla. Ja, das ist Godzilla. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn, um aufzuhalten, was kommt. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Um das größte Monster-Mash aller Zeiten. Seit Jahrzehnten von Hörern und Hörerinnen, nicht nur von Radio Niemandsland, sondern vor allen Dingen von Filmfans erwartet. Es geht um Godzilla vs. Kong. Die Amerikaner haben eine Version mal wieder gemacht von einem Godzilla-Film. Godzilla vs. Kong aus den USA 2021, entstanden unter der Regie von Adam Wingard. Den kennen wir möglicherweise von anderen Genrefilmen. Eine Comicverfilmung, Death Note, ist ganz bekannt von ihm. Machen wir gerade ein bisschen Wikipedia, bevor wir uns weiter diesem monumentalen Filmthema widmen, nämlich dem größten Monster-Mash aller Zeiten. Ihr merkt schon, ihr habt es mit einem Fan zu tun. Die Besetzung scheint mir nicht weiter erwähnenswert. Das Release-Date von diesem Film war angesetzt für, glaube ich, das Frühjahr 2020. Dann haben sie es verschoben auf den November 2020. Und jetzt, seit 24.03.2021, ist dieser große Film endlich auf der großen Leinwand zu sehen. Fans auf der ganzen Welt haben darauf gewartet, auf das größte Monster-Battle der letzten Jahrzehnte. Und wer denkt, das ist das erste Mal, dass King Kong und Godzilla, dazu komme ich gleich, wer die beiden sind, nochmal ein bisschen im Detail, wer denkt, dass das erste Mal ist, liegt leider falsch. Vor mehr als 58 Jahren gab es schon mal ein Treffen. Nämlich die Rückkehr des King Kong ist zumindest der deutsche Titel von Ichiro Honda aus dem Jahr 1962. Ist einer der frühen Kaiju Eiger Filme, denn Godzilla ist eines der bekanntesten japanischen Filmmonster, das antritt gegen eines der möglicherweise schönsten, größten und interessantesten Filmmonster der amerikanischen oder zumindest der westlichen Filmgeschichte, nämlich King Kong. Ich habe den Film das erste Mal als kleiner Junge gesehen und seitdem bin ich einfach großer Monster-Fan. Die Sozialisierung der Godzilla-Filme, bei mir zumindest, erfolgte durch Fernsehausstrahlung und Kinobesuche der 70er Jahre. Wer in den 70er Jahren mal eine Jugend- oder Kindervorstellung in einem Vorstadtkino besucht hat, der kommt eigentlich um Godzilla nicht drumherum. Trotzdem muss man dazu sagen, dass Godzilla eigentlich eine japanische Erfindung ist aus den 50er Jahren. Wer damit nicht so vertraut ist, dem sei ganz kurz gesagt, Ichiro Honda ist der Regisseur. 1954 hat er einen Film gemacht, in dem nicht nur ein gigantisches Drachenfilmmonster eine kleine japanische Insel besucht, sondern vor allen Dingen die Urängste der Japaner vor der Atombombe manifestiert wurden. Und da wird es jetzt langsam interessant, weil diese moderne Fassung natürlich in mehrerlei Formen zu lesen ist. Aber schauen wir mal ganz kurz auf die Handlung. In Wikipedia ist zu lesen, dass es sich eigentlich um ein banales Monster Movie handelt, also ich glaube, die Handlung ist ungefähr so wiedergegeben wie Godzilla tritt gegen King Kong an und es gibt ein großes Battle. Ist natürlich nicht ganz falsch, aber wenn man diesen Film ein bisschen genauer untersuchen mag und lesen mag, dann kann man sehr schnell erkennen, dass es eigentlich um viel mehr geht, nämlich um die Schlacht zwischen East und West. Man könnte, wenn man möchte sogar daraus lesen, dass sich hinter diesem banalen Monsterspektakel viel mehr verbirgt, nämlich der Kampf zweier Wirtschaftssysteme. Ich mag mich daran nicht so richtig hinreißen lassen, das zu erkennen, aber wer dazu Lust hat, der kann das natürlich gerne tun. Ich finde, eine sehr schöne Darstellung des modernen Monsterkinos, aber auch der klassischen japanischen Monsterklassiker ist zu lesen auf dem Buchdeckel der Publikation von Jörg Butgereit, einer Ikone des japanischen Monsterkinos, zumindest wenn es darum geht, darüber etwas zu schreiben. Sein Buch Monster aus Japan greifen an, Godzilla, Gamera und Co., erschien im Belleville Verlag. Da ist zu lesen auf der Rückseite des Buches, ich muss ein bisschen weiter ausholen, geben Sie mir ein Sekündchen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind gefährliche Zeiten. Kong Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht. In Monstern personifiziert sich die Furcht vor der durch den Menschen freigesetzten Dämonie der Naturkräfte. Gleichzeitig illustrieren sie die Auswirkung des Terrors. Häuser werden zerstört, Autos und Züge zertrampelt, Brücken niedergerissen, ihr Auftreten verbreitet Panik. Zugleich aber verdeutlicht sich mit den Monstern eine gesellschaftliche Grundsituation. Die menschlichen Triebkräfte werden innerhalb der Zivilisation und durch die Technik in der Weise verändert, eingeengt und unterdrückt, dass sie im Film wieder konzentriert hervorbrechen. Die animalische Triebhaftigkeit wird in pseudomythologischen Figuren verlagert, um als feindliche Mächte, als Monster in den sozialen Ordnungsraum einzubrechen. Das finde ich jetzt eine ganz hübsche Metapher für das, was einen eigentlich in so einem großen modernen Monsterfilm erwartet oder erwarten könnte im besten Falle, aber das dürft ihr ja selber rausfinden, indem ihr euch diesen Film auf der großen Leinwand anschaut. I love Monsters, ich mag Zerstörungsorgien auf der großen Leinwand und in diesem Sinne entscheiden sie selbst. Geht es um eine politisch philosophische Metapher oder um ein reines Monsterspektakel, das auf großer Leinwand natürlich besonders viel Spaß macht. Und deswegen empfehle ich Godzilla vs. Kong. Klar, das könnte ein ziemlicher Griff in die Hose sein, das könnte aber auch ein richtig schöner Kinoabend sein, vor allen Dingen mit diesen beiden Monstern auf der großen Leinwand. Die Darsteller habe ich weggelassen, weil die beiden Darsteller sind digital animiert oder im besten Falle in einigen Szenen noch künstlich animiert. Aber das entscheiden Sie auch selbst bei der Sichtung dieses Films, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Ich verabschiede mich. Konnichiwa und domo arigato. Ciao, ciao. Es ist Godzilla. Es sind gefährliche Zeiten. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Und mit diesem wahrhaft monstermäßigen Kinobeitrag von Bammel verabschieden wir uns aus dem heutigen Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen erholsame Osterfeiertage. Bleiben und werden Sie gesund, falls Sie krank sind. Und genießen Sie das Leben. Bis ganz bald, bis übernächste Woche, Ihre Niemandsland-Redaktion. Hier auf Kontrabanda 91.4 FM von der Plaza Real in Barcelona. Im Internet unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, adeo, tschüss! Sie liebt den eisigen Hauch an Wintertagen, kristallines Funkeln im gleißenden Licht. Das weite freie Land raureif beschlagen, das Eis auf Pfützen, wenn es knistern bringt. Sie liebt es in Gedanken stumm zu gehen, und schweigend gehe ich neben ihr her. Und es durchfährt mich beim Hinübersehen, ich liebe sie immer mehr. Sie liebt das klare Wort, die freie Rede. Sie liebt die Wahrheit und sie sagt sie laut. Sie widerspricht und fürchtet keine Fehde, wenn alles betreten zu Boden schaut. Und sie vermag zu trösten, Mut zu machen. Wo nimmt sie all die klugen Worte hin, die ihren Kampfgeist neu entfachen? Ich liebe sie immer mehr. Mutige Attacke, Reiterin, für die gerechte Sache Streiterin, die zum Schafott Begleiterin, die Zaubertrankbereiterin. Sie liebt die Nebel, die von See her wehen, wie Schleier, die ein warmer Schein durchdringt. Sie liebt am Wellensaum entlang zu gehen, die Handvoll Muscheln, die sie mit heimbringt. Und sie schreibt Ansichtskarten aus der Ferne und zaubert Düfte, Geist und Bilder her. Wer die bekommt, den hat das Leben gerne. Ich liebe sie immer mehr. Mutige Attacke, Reiterin, für die gerechte Sache Streiterin, zum Schafott Begleiterin, die Zaubertrankbereiterin. Ich glaube, dass ich manches weiß und kann, von allem, was sie wünscht und fühlt und denkt. Ich weiß jemanden, der die weiße Fahne im Leben für mich vor dem Fenster schwenkt und der mir sagt, ich werde bei dir bleiben, auch wenn der Wind dreht und die Wetter schlägt, dein winziges Boot hinaus aufs Eismeer treiben. Ich liebe sie immer mehr, immer mehr.